Die Wespen, fünfte Szene. Der Chor. Xanthias, Philokleon, Antikleon, eine Bäckerfrau, ein Bürger mit einem Zeugen. Xanthias, heulend. Schildkröten, selig preis ich euer Dach, ja dreimal selig, meine armen Rippen, wie klug und weislich habt ihr euch gedeckt, den Rücken gegen jeden Prügelregen, ich bin des Tods, wenn mich der Stock berührt. Chorführer. Was gibt's denn, Junge? Denn ein Jung ist noch, wer Prügel kriegt und wär er noch so alt. Xanthias. War nicht der Alte toll und teufelswild, von allen Gästen der besoffenste? Da war Hippylos, Lykon, Antiphon, Theophrast, Lysistratos, Phrynichos, er aber trieb's am tollsten doch von allen. Kaum hat er sich mit Leckerein gestopft, da springt er, tanzt und fachzt und lacht dazu, als wie ein Esel, den der Haber sticht, schreit, Junge, Jung, und prügelt mich wie jung. Das sieht Lysistratos und foppt ihn drüber. Du tust ja, Alterchen, wie frische Hefe und wie das Saumtier, das die Streue sucht. Er schrie und schalt ihn, einer Heuschreck erst, die sich vor Schreck ins Heu verkriecht und fastet. Dann Sthenelos und Garderobvertrödler. Nun klatschten alle, bis auf Theophrast, der rümpft die Nas als Mann von Geist und Witz. Der Alte fragt ihn, du, warum frisierst du dich und spielst den Stolzen elegant und machst bei Reichen doch den Possenreißer? So fuhr er einen nach dem andern an, mit plumpem Spott und bäurische Geschichtchen erzählt er, abgeschmackt und zotenhaft, besoffen schwankt er eben jetzt nach Haus und prügelt jeden, der ihm in den Weg kommt. Doch seht, da kommt er gerade hergetaumelt. Ich mach mich aus dem Staub, sonst krieg ich wieder ab. Philokleon kommt tanzend und singend, eine Fackel in der Hand, ein Flötenmädchen am Arm, in die Orchestra herein. Platz da, packt euch fort dahinten, oder ich schlag euch braun und blau. Braucht ihr mir noch nachzulaufen, Lumpengesindel? Wollt ihr weichen oder nicht? Mit dieser Fackel röst ich euch wie Gründlinge. Chorführer. So geht dir das nicht hin, das sollst du morgen uns büßen, du, so jung du jetzt auch tust, wir kommen all dich vor Gericht zu laden. Philokleon. Jehi, jehu, vorladen, he, ihr alten Tröpfe, dummes Zeug, Gericht, wenn ich das Wort nur hör, da wird mir sterbensübel. Das da, auf die Dirne zeigend, gefällt mir, pfui dich, Stimmtopf, geht aus dem Weg, ist da noch ein Gerichtsmann, fort da, Platz. Zu der Dirne, indem er die Bühnentreppe hinaufsteigt. Komm nur darauf, mein lieb Goldkäferchen, und halt dich mit der Hand hier an dem Seil stumpf, doch nicht zu fest, der Stumpf ist morsch und mürb. Ein bisschen reiben, nun, das macht ihm nichts, gelt? Schlau hab ich dich doch entführt, wie du grad mit den Gästen lesbisch züngeln solltest, drum sei erkenntlich gegen den da unten. Willst du? Weiß schon, du thust es nicht, du führst mich an und lachst mit offnem Maul mich aus. Bin nicht der Erste, dem du's so gemacht, doch wenn du artig und gefällig bist, kauf ich dich frei, sobald mein Sohn gestorben, und nehme dich zum Kebsweib, süßes Schweinchen. Denn sieh, ich bin nicht Herr im Haus, ich stehe als junger Mensch noch unter strenger Aufsicht. Mein Söhnchen hütet mich, ein morscher Kauz, ein schmutziger Pfefferkorn und Kümmelspalter, er ist besorgt, man könnte mich verderben, und ich bin doch einmal sein einz'ger Vater. Ängstlich. Er kömmt, es scheint, er sucht uns, mich und dich. Gibt ihr die Fackel. Da stell dich hin und nimm den Brand zur Hand, nur schnell, ich fopp ihn, wie die Jugend pflegt, wie er einst mich, eh ich die Weih empfing. Antikleon tritt auf. So, du da, alter Klepper, dürrer Sünder, ich glaub, du buhlst noch auf dem Todenschragen. Nein, beim Apoll, das geht dir so nicht hin. Philokleon, du, schmeckt dir ein gesalzenes Prozesschen? Antikleon, du willst noch spotten, der du dort den Gästen das Flötenmädchen stahlst? Philokleon, ein Flötenmädchen, du schwatzt wie aus der Bar herausgefallen. Antikleon, beim Zeus, da steht sie ja, die Dardanis. Philokleon, da brennt ne Opferfackel auf dem Markt. Antikleon, ne Fackel, das? Philokleon, ne angebrannte Fackel. Antikleon, was ist das Schwarze denn da in der Mitte? Philokleon, Pech ist's, was denn, das schwitzt heraus, wenn's brennt. Antikleon, und das da hinten ist doch wohl ein Podex? Philokleon, ein Knorren ist's im Holze, weiter nichts. Antikleon, was Knorren, dummer Schnack, du, komm mal her. Philokleon, was unterstehst du dich? Antikleon, ich nehme sie mit mir, du bist doch morsch und inkapabel. Philokleon, du, hör einmal, ich war als Festgesandter einst in Olympia, wo Ephudion so brav sich hielt im Ringen mit Askondas, der Mann mit grauem Haar. Da warf der Alte mit einem Faustschlag plumps den Jungen nieder. Sieh zu, dass du kein blaues Aug davonträgst. Antikleon, nun, dein Histörchen hast du gut behalten. Eine Bäckerfrau kommt gelaufen. Bei allen Göttern steh mir bei. Das ist der Mensch, der mit der Fackel mich halb tot geschlagen, mir 10 Brotlaib in den Dreck geworfen und als Zugab noch 4 Wecken. Antikleon zu Philokleon. Sieh, was du da gemacht, Prozess und Händel, hast du von deinem Rausch. Philokleon. O, die Histörchen, die machen alles gut, hat nichts zu sagen. Das Weib da werd ich bald beruhigt haben. Bäckerfrau, meinst du, das lässt die Myrtia nicht so hingehen? Ankylions Tochter und der Sostrate, dass du mir meine Ware so verdorben. Philokleon. Hör, Frau, ein artiges Geschichtchen will ich dir erzählen. Bäckerfrau, nichts da, schweig, du Lump. Philokleon, als einst Äsop des Nachts vom Schmause kam, boll eine besoffne Hündin frech ihn an. Er aber sprach zu ihr: Du Hundeseele, wenn du statt solch ein böses Maul zu führen dir Weizen kauftest, hielt ich dich für klüger. Bäckerfrau: Du foppst mich noch, wer du auch bist, ich lade dich vor die Marktbeamten wegen Schadens an meiner Waar. Der Scherif von da zeugt mir. Philokleon: Nun hör doch, wie gefällt dir das? Einst sangen Simonides und Lasos um die Wette, und Lasos sprach das Wort: Was schiert mich das? Bäckerfrau: Schon gut. Läuft fort. Philokleon: Der Chärefon passt gut zum Zeugen für dieses ockergelbe Weib, die Ino, die dem Euripides am Beine hängt. Anticleon: Da kommt schon wieder einer, der, wie's scheint, dich vorlädt, der bringt gleich den Zeugen mit. Zwei Bürger treten auf. Bürger: Ach Gott, ach Gott, da ist er, Mensch, ich lade dich wegen Realinjurien vor. Anticleon: Injurien? Lass das, ich bitt dich, sieh, ich zahle gern, was du verlangst, und werd es stets dir danken. Philokleon: Ich wünsche selbst mit dir mich auszusöhnen. Wahr ist's, ich prügelt ihn und warf nach ihm. Komm her einmal, willst du, dass ich bestimme, wie viel ich Schmerzengeld dir zahl, und dann versöhnen wir uns, oder tu es selbst. Bürger: Sag du's, Prozess und Händel lieb ich nicht. Philokleon: Einst stürzt ein Mann in Sybaris vom Wagen und fiel ein großes Loch sich in den Kopf, das macht vom Fuhrwerk, da verstand er nichts. Nun kam ein guter Freund dazu und sprach: Du, was man nicht versteht, das lässt man bleiben, so geh auch du nur hin zum Petalos. Anticleon: Das sieht dir wieder gleich, so machst du's immer. Bürger fortgehend zum Zweiten: Merk dir die Antwort, die er mir gegeben. Philokleon: Bleib doch und hör, in Sybaris zerbrach ein Weib nen Topf. Bürger zu seinem Begleiter: Ich nehme dich zum Zeugen. Philokleon: Nen Zeugen nahm der Topf sich auch und klagte. Das Weib von Sybaris erwidert: Hättest du statt der Zeugschaft schnell dir für Verband gesorgt, dann hättst du mehr Verstand gezeigt. Bürger: Spott immerhin, bis du vorm Archon stehst. Anticleon zu Philokleon: Jetzt bei Demeter ist's genug. Hinein, ich heb dich auf und... Philokleon: Und? Anticleon: Ich trage dich hinein, denn sonst wahrhaftig fehlt's am End an Zeugen für die Kläger wider dich. Philokleon: Als den Äsop? Anticleon: Was schiert mich das? Philokleon: Die Delphier verklagten, dass er einen heil'gen Becher gestohlen, da erzählt er wie ein Käfer. Anticleon: Lädt ihn auf und trägt ihn hinein. Schweig, oder ich bring dich um mit deinen Käfern. Ab. Erster Halbchor: Wie hat er jetzt es so gut, der Greis, verwandelt ist nun völlig seine rauhe Sinnes- und Lebensart. Hat er was Besseres einmal verschmeckt, dann wird er bald ein meister im vornehm tun und schlemmen sein. Doch möglich, daß er auch anders denkt. Schwer hält's immer, natur und art zu ändern, die man von haus aus hat. Aber bei manchem ist's doch geschehn, daß in gesellschaft anderer sinn und sitte sich ganz verwandelt hat. Zweiter Halbchor. Mir scheint, und jedem Verständigen wohl, vor allem des Lobes würdig, durch sein wohlmeinendes, kindliches Herz und seinen besonnenen, hellen Kopf, Philokleons Sohn, der Wackre. Niemals traf ich noch einen Mann, den ich bewundre, liebe, wie ihn, dessen Charakter mich völlig entzückt. Hat er nicht auf dem Kampfplatz des Worts siegreich verfochten, Punkt für Punkt, bloß um den Vater zu schmücken mit den Zierden feiner Geselligkeit? Xanthias kommt. Beim Dionysos, nein, ist das ein Wirrwarr, als hätt ein Dämon uns das Haus verdreht. Der Alte soff den ganzen Abend, ließ sich Flöte blasen, und vor lauter Lust und Jubel hört er gar nicht auf zu tanzen die alten Tänz, in denen Thespis glänzte. Die heut'gen Tragiker, sagt er, seien Gimpel, er wolle gleich sie allzu Schanden tanzen. Philokleon innen. Wer lagert hier sich an des Vorhofs Tor? Xanthias. Da kommt es heran schon, das Ungetüm. Philokleon. Den Riegel hinweg, im Augenblick beginnt der Tanz. Xanthias öffnend. Der Narrentanz, ja, der beginnt. Philokleon, und es fliegen die Hüften im Wirbel herum, wie ein Schlachtelefantenrüssel schnaubt, wie ein Wirtel schwirrt. Xanthias. Nimm Nieswurz ein. Philokleon. Wie ein Phrynichos zittert ein trippelnder Hahn. Xanthias ausweichend. Du trittst ja nach mir. Philokleon. Wie das Bein sich zum Himmel emporschnellt und der Hintern klafft. Xanthias. Du nimm dich in Acht. Philokleon. Und die Hüftpfann selber, sie dreht sich herum mit der Hüft und den baumelnden Beinen. Xanthias. Bei Zeus, das geht nicht gut, er ist verrückt. Philokleon. Wer wagt's mit mir? Zum Wetttanz lad ich ein. Ist hier ein tragscher Tänzer, der da glaubt, er könne was? Er komm und tanz, es gilt. Wagt's einer oder nicht? Xanthias. Der dort, sonst keiner. Ein zwerghafter Tänzer tritt auf. Philokleon. Wer ist der Jammermensch? Xanthias. Karkinos Sohn, der Mittelste. Philokleon. Den schluck ich hinter, den vernicht ich durch den Taktschlag meiner Faust. Im Rhythmus ist er nichts. Xanthias. Unglücklicher, da kommt ein zweiter tragscher Krabbensohn, sein Bruder. Philokleon. Der ist gut als Zugemüß. Xanthias. Bei Zeus, da wimmelt's ja von Krabben, schau, da kommt ein dritter Krabbensohn. Philokleon. Was krabbelt daher, Seespinne oder Taschenkrebs? Xanthias. Der Pinnenwächter ist's in der Familie, das Nestküchlein, das die Tragödien macht. Karkinos tritt auf. Philokleon. Heil dir, Kakinos, welch ein Kindersegen! Ein ganzer Schwarm Zaunschlüpfer schwebt herab. Xanthias. Rück an nun gegen sie, Unglücklicher! Philokleon. Salzlauge für die Knirpse, wenn ich siege. Ballett. Chorführer. Wohlan, nun räumen wir ihnen das Feld und treten ein wenig beiseite, daß sie lustig springen und ungestört wie die Kreisel im Wirbel sich drehen. Erster Halbchor. Wohlan nun, ihr herrlichen Kinder des Alten vom Meere, auf, springet und hüpft auf dem Sand am Gestade des Wüstenmeers, ihr Krebs ohne Schere. Zweiter Halbchor. Nun schwingt die gelenkigen Beinchen und schlenkert auf gut phrynische ich die Fersen empor, damit, wenn sie zappeln in der Luft, das Publikum ah schreit. Chor. Nun wirbelt und schwingt euch herum, klatscht tüchtig auf die Bäuche, zum Himmel auf, werfet die Bein und schwirrt herum als Kreisel, denn er selber, der Alte des Meers, euer Vater, kommt gekrochen und freut sich der Kinder der drei, des niedlichen, krabbelnden Kleeblatts. Tanz, lustiges Völkchen, nun kommt und tanzt uns vor zum Tore hinaus. Wer hat es je gewagt zu schließen also, daß fliegend der komische Chor in lust'gem Takt hinaustanzt?